gegen den Verband der demokratischen Gewerkschaften Südkoreas gab am 12. Mai eine Erklärung gegen die arbeiterfeindliche Politik der Behörden ab.